Im Magen von Isaberi Saura fand man zweierlei Samen. Die eine Sorte konnte man nicht identifizieren. Die größeren Exemplare gehörten aber eindeutig in die Gruppe der Cycadales. Da die Samen nahezu unversehrt waren, lag die Vermutung nahe, dass sie nicht gekaut wurden, sondern dass das Tier sie im Ganzen hinunterschlang, so wie heutige Reptilien es beim Fressen tun. Außerdem sind Cycadales für die meisten Tiere giftig. Wenn also Isaberi Saura dieses kulinarische Erlebnis überlebte, müssen die Mikroorganismen in seinem Magen gut an die Verdauung solcher Pflanzen angepasst gewesen sein. Selbst wenn der ungewöhnliche Zufallsfund nur eine verschwindend kleine Momentaufnahme vom Fressverhalten der Dinosaurier zeigt, können wir damit die enge Beziehung zwischen den immer vielfältiger werdenden Dinosauriern und dem neu entstandenen pflanzlichen Leben in der späten Trias und frühen Jurazeit anders bewerten. Die Pflanzenfresser verzehrten nicht nur Nacktsamer, die gerade erst auf der Bildfläche erschienen waren, sondern, so Leonardo, sie könnten auch zum zunehmenden Erfolg dieser Pflanzengruppe beigetragen haben. Wie gesagt, die im Magen verbliebenen Samen waren nahezu intakt. Wenn sie also den Darm von Isaberi Saura durchlaufen hatten, konnten sie anschließend keimen und heranwachsen. Damit trugen die frühen Stegosaurier möglicherweise zur Weiterverbreitung der Samen bei und damit vielleicht sogar zur Gesundheit der schnell wachsenden Nacktsamer-Gesellschaften. Vor rund 201,4 Millionen Jahren, am Ende der Triaszeit, kam es an Land zu einem weiteren Massenaussterben. Globale Trockenheit, zunehmende Instabilität und jahreszeitliche Schwankungen des Klimas, dazu noch todbringende Vulkanausbrüche. Dem fielen viele Amphibien zum Opfer. Außerdem alle Reptilien mit Ausnahme der Dinosaurier und der Vorfahren der heute noch lebenden Vertreter dieser Gruppe wie Krokodile, Schildkröten und Echsen. Auch bei den samenproduzierenden Pflanzen kam es zu größeren Umwälzungen. Zu Beginn der Jurazeit stabilisierte sich das Weltklima jedoch wieder. Die Trockenheit des Trias wurde von feuchteren und wärmeren Bedingungen abgelöst. Die Temperaturen lagen rund 3,5 Grad höher als heute. Und das begünstigte die Verbreitung einer üppigen Vegetation einschließlich tropischer Wälder. Wie in der mittleren und späten Trias, so dominierten auch jetzt Nadelgehölze. Die Artenvielfalt der Nacktsamer konnte aber unter den neuen Bedingungen zunehmen. Als man fossile Pollen aus der gleichen geologischen Formation, aus der Isaberi Saura stammte, im Mikroskop untersuchte, stellte sich heraus, dass sie von verschiedenen Nadelgehölzen stammten. So von der Familie der Aurakariengewächse oder Aurakariaceae. Oder auch von Cycadales und von Farnen, die keine Samen produzierten. Insgesamt boten diese Pflanzen den zunehmend artenreicheren Dinosauriern eine Kombination aus reichhaltigen, offenen und bewaldeten Landschaften. Und das nicht nur in den Tropen, sondern auch darüber hinaus. In den wärmeren, gemäßigten Breiten übernahmen Ginkgo-Bäume immer stärker die Vorherrschaft. In kühleren Regionen breiteten sich die vorwiegend aus Kiefern bestehenden nördlichen Wälder aus. Der CO2-Gehalt der Atmosphäre stabilisierte sich in der Jurazeit ebenso wie am Ende der Trias. Aber die generell hohe CO2-Menge führte immer noch häufig zu regional unterschiedlichen, hohen Temperaturen und wechselnden Niederschlägen. Dennoch nahm die Stabilität insgesamt zu, und eine üppige Pflanzenwelt aus Nacktsamern diente den stetig wachsenden, pflanzenfressenden Dinosauriern als Lebensgrundlage.